Es gibt nur zwei Unterscheidungsmöglichkeiten zwischen irgendjemandem hier im Raum und einem hospitalisierten Schizophrenen. Erstens, er verfügt über eine gute Strategie zur Überprüfung der Realität, kann also entsprechend unterscheiden. Zweitens, ist der Inhalt seiner Halluzination sozial akzeptiert oder nicht? Denn halluzinieren tut ihr ja alle. Ihr halluziniert zum Beispiel, dass jemand guter Dinge ist oder dass es ihm nicht so gut geht. Manchmal ist es wirklich eine richtige Repräsentation dessen, was ihr von außen empfangt. Aber manchmal ist es auch eine Reflexion eures eigenen inneren Zustandes. Und ist etwas nicht vorhanden, so gelingt es euch manchmal, es zu induzieren. Stimmt das nicht? Was beunruhigt dich? Nun, ich möchte nicht, dass du dir Sorgen machst über irgendetwas, was gestern passiert ist, als du nicht da warst. In dieser Kultur ist es nicht akzeptabel, Blut zu trinken. Ich habe in Kulturen gelebt, wo das völlig in Ordnung ist. Die Maasai in Ostafrika sitzen den ganzen Tag zusammen und trinken eine Tasse Blut nach der anderen. Gar kein Problem. In ihrer Kultur wäre es verrückt, wenn jemand sagen würde, ich sehe, dass du dich sehr schlecht fühlst, nachdem ich das eben erzählt habe. Sie würden anfangen, sich über dich zu wundern. Aber in unserer Kultur ist es umgekehrt. Als wir mit Patienten psychiatrischer Krankenhäuser arbeiteten, gingen wir immer früher dorthin und verbrachten viel Zeit auf den Stationen, denn die Patienten dort hatten Probleme, denen wir aus Mangel an Gelegenheit vorher noch nicht begegnet waren. Wir gaben ihnen die Aufgabe, für sich selbst herauszufinden, welche Teile ihrer Erfahrung durch andere Leute validiert würden und welche nicht. Zum Beispiel der Bluttrinker. Wir stiegen sofort in seine Realität ein. »Oh ja, mach mir bitte auch eine warm.« Wir stiegen so sehr in seine Realität ein, dass er anfing, uns zu vertrauen. Und dann gaben wir ihm den Auftrag, herauszufinden, welche Elemente seiner Realität ihm die anderen Leute auf der Station validieren konnten. Wir sagten nicht zu ihm, das gibt es wirklich und das nicht. Wir baten ihn einfach festzustellen, wie weit die anderen seine Realität teilen konnten. Und dann lernte er, wie es die meisten von uns als Kinder gelernt haben, über die Elemente der Realität zu sprechen, die entweder sozial akzeptierte Halluzinationen sind oder die andere Menschen auch zu sehen, zu hören oder zu fühlen bereit sind. Das war alles, was er brauchte, um aus der Anstalt herauszukommen. Es geht ihm sehr gut. Er trinkt immer noch sein Tässchen Blut, aber er macht es für sich allein. Die meisten Psychotiker haben einfach nicht die Möglichkeit zu unterscheiden, was gemeinsame Realität ist und was nicht. Mann, auch viele Psychiater haben sie nicht, wenn sie mit diesen Leuten arbeiten. Viele haben sie nicht, Punkt. Soweit ich weiß. Der Unterschied ist nur, dass sie andere Psychiater haben, die diese Realität mit ihnen teilen, sodass sie wenigstens eine gemeinsame Realität haben. Ich habe schon eine Menge Witze darüber gemacht, wie humanistische Psychologen miteinander umgehen, wenn sie zusammenkommen. Sie haben eine Menge gesellschaftlicher Rituale, denen ich nicht begegnet bin, als ich für einen Elektronikkonzern gearbeitet habe. Die Leute dort kamen morgens nicht an, hielten sich bei den Händen und guckten sich 5,5 Minuten bedeutungsvoll in die Augen. Wenn einer von ihnen das sieht, sagt er, uah, verrückt. Und die Leute in den humanistischen Psychologenkreisen denken, dass die vom Elektronikkonzern kalt, unsensibel und unmenschlich seien. Für mich sind beides psychotische Realitäten und ich bin nicht sicher, welcher verrückter ist. Und wenn man an gemeinsame Realitäten denkt, so sind die Konzernleute in der Mehrzahl. Wirklich Wahlmöglichkeiten hat man dann, wenn man von einer Realität in die andere gehen kann und einen klaren Blick dafür hat, was abläuft. Das Verrückteste ist ein humanistischer Psychologe, der ein Seminar für einen Konzern macht und sein Verhalten nicht ändert. In meinen Augen ist diese Unfähigkeit, sich einer unterschiedlichen gemeinsamen Realität anzupassen, auch eine Art von Psychose. Therapeuten fühlen Buchstaben. Ich denke, das ist auch nicht sonderbarer als Blut zu trinken. Überall, wo ich auch hinkomme, erzählen mir die Leute, sie fühlen sich O und K. Das ist ganz schön verrückt. Oder man fragt jemand, wie fühlst du dich? Und er sagt, nicht schlecht. Denkt einen Moment darüber nach. Das ist eine profunde Aussage. Ich fühle mich nicht schlecht. Das ist kein Gefühl, genauso wenig wie okay. Ich denke, zum wichtigsten Handwerkszeug, das ihr als professionelle Kommunikatoren haben solltet, gehört die Fähigkeit, zwischen Wahrnehmung und Halluzination unterscheiden zu können. Wenn ihr klar unterscheiden könnt, welche Teile eurer fortlaufenden Erfahrung ihr innerlich erzeugt und nach außen verlegt, im Gegensatz zu denen, die ihr tatsächlich über eure Sinnesorgane empfangt, so werdet ihr nicht halluzinieren, wenn es nicht angebracht ist. Es gibt eigentlich nichts, was ihr halluzinieren müsstet. Es gibt kein Ergebnis in der Therapie, für das Halluzinationen notwendig wären. Ihr könnt strikt bei der sinnlichen Erfahrung bleiben und doch sehr effektiv, durchschlagend und kreativ arbeiten. Ihr braucht nur drei Dinge, um ein wirklich hervorragender Kommunikator zu sein. Wir haben herausgefunden, dass es im Verhalten jedes therapeutischen Zauberers, auch in dem der leitenden Angestellten und Verkaufsstrategen, drei wesentliche Muster gibt. Das erste ist, ihr müsst wissen, welches Ergebnis ihr erzielen wollt. Das zweite ist, ihr braucht eine große Flexibilität in eurem Verhalten. Ihr müsst fähig sein, sehr viele unterschiedliche Verhaltensweisen hervorzubringen, um herauszufinden, welche Reaktionen ihr hervorrufen könnt. Und drittens braucht ihr genug sensorische Erfahrung, um zu merken, wann die Reaktion kommt, die ihr erreichen wolltet. Wenn ihr über diese drei Fähigkeiten verfügt, könnt ihr einfach euer Verhalten verändern, so lange, bis ihr die erwünschte Reaktion erhaltet. Das ist genau das, was wir hier machen wollen. Wir wissen, welche Ergebnisse wir erzielen wollen. Und wir versetzen uns in etwas, was wir Jetztzeit, Uptime nennen, in der wir total in sinnlicher Erfahrung aufgehen und keinerlei Bewusstsein haben. Wir sind uns weder unserer internalen Gefühle, Bilder und Stimmen bewusst, noch was sonst in uns passiert. In der Beziehung zu euch bleiben wir ganz auf der Ebene der sinnlichen Erfahrung und achten darauf, wie er auf uns reagiert. Wir verändern ständig unser Verhalten, so lange, bis ihr in der Weise reagiert, wie wir wollen, dass ihr reagiert. Gerade jetzt in diesem Moment weiß ich, was ich sage, denn ich höre mir selbst external zu. An euren Reaktionen, an den Bewussten und an den Unbewussten erkenne ich, inwieweit ihr mit dem, was ich sage, etwas anfangen könnt. Ich kann sie sehen. Ich kommentiere sie nicht innerlich, sondern ich bemerke sie einfach und stimme mein Verhalten auf sie ab. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich innerlich fühle. Ich habe ein Bewusstsein für taktile Kinästhetik. Ich kann zum Beispiel meine Hand hier auf der Jacke fühlen. Es ist ein bestimmter Zustand veränderten Bewusstseins. Einer von vielen möglichen Trancezuständen und vor allem ein nützlicher für das Leiten von Gruppen. Frau, wie passt du dich an in der Jetztzeit? Du sagtest, du passt dich so lange an, bis du die Reaktion bekommst, die du möchtest. Wie machst du das? Erklärst du weiter? Sprichst du mehr oder? Nun, in allen möglichen Parametern. Der offensichtlichste für mich ist der Klang meiner Stimme. Du kannst dich in deinem Gesichtsausdruck anpassen. Manchmal wiederholt man das gleiche Wort und hebt die Augenbrauen dabei und plötzlich versteht der andere. Manchmal kannst du anfangen, deine Hände zu bewegen. Bei manchen Leuten kannst du ein Bild zeichnen. Manchmal sage ich einfach etwas noch einmal, mit anderen Worten. Das sind einige der logischen Möglichkeiten, von denen es unzählige gibt. Frau, und während du dein Verhalten veränderst, musst du dir da nicht irgendwie dessen bewusst sein, was in dir abläuft? Nein. Ich denke, die meisten Leute versuchen, es reflexiv zu machen, mit voller Selbstbewusstheit. Doch die meisten Strategien des reflexiven Bewusstseins bringen nichts. Das ist der Grund, weshalb die meisten Leute so schlechte persönliche Beziehungen haben. Wenn ich möchte, dass du dich in einer bestimmten Weise verhältst und dich als Bezugspunkt für mein Handeln nehme, so brauche ich nur so lange mein Verhalten zu verändern, bis du so aussiehst, dich so anhörst und dich so verhältst, wie ich es möchte. Wenn ich es in mir selbst überprüfen und herausfinden müsste, würde ich auf meine Gefühle und meine inneren Stimmen achten, die aber nicht sagen, ob ich gerade das bekomme, was ich möchte. Die meisten Therapeuten haben in ihren Therapien reichlich oft Erfolg, ehe sie es überhaupt merken. Frau, okay, ich sehe jetzt, dass das in der Therapie geht, wenn man Therapeut ist. Aber in einer persönlichen Beziehung scheint es so, als würde es auf Kosten der Nähe gehen, in der Jetztzeit zu sein. Oh, da bin ich anderer Meinung. Ich denke, dass dadurch mehr Nähe möglich ist. Ich gehe nicht davon aus, dass sich Nähe darauf gründet, dass du mit dir selbst sprichst oder vor deinem geistigen Auge Bilder siehst. Ich denke, Nähe entsteht, wenn Reaktionen hervorgerufen werden. Wenn ich in der Jetztzeit bin, wenn ich mit jemandem interagiere, dann bin ich in der Lage, Reaktionen bei ihm hervorzurufen, die erfreulich sind, die Nähe bringen und was immer sonst ich möchte. Frau, wenn ich mit jemandem über etwas spreche, wovon ich das Gefühl habe und denke, dass es wichtig für mich ist, dann bin ich doch nicht in der Jetztzeit, oder? Wenn du Nähe so definierst, dann benutzen wir unterschiedliche Definitionen von Nähe. Frau, ich meine, das gehört zur Nähe dazu. Es ist eine Möglichkeit, sich nahe zu sein. Okay, ich stimme dem nicht zu. Frau, wie würdest du das machen, wenn du in der Jetztzeit bist? Es geht nicht, wenn du in der Jetztzeit bist. Du kannst über Dinge reden, die du zu einem anderen Zeitpunkt fühltest und dachtest. Aber dann bist du nicht in der Jetztzeit. Ich stimme zu, dass in der Jetztzeit sein eine armselige Strategie wäre, um über innere Zustände zu sprechen. Aber das betrachte ich nun einmal nicht als Nähe. Für das, was du beschreibst, ist in der Jetztzeit sein keine gute Strategie. In der Jetztzeit sein ist die einzige Strategie, von der ich weiß, dass sie generell effektiv ist, wenn es in der Interaktion darum geht, Reaktionen zu bekommen. Für das, wovon du sprichst, würde ich eine vollständige andere Strategie entwerfen. Denn du wirst zuerst wissen müssen, was du denkst und fühlst, um darüber sprechen zu können. Aber ich denke nicht, dass dadurch Verbundenheit mit anderen Menschen entsteht. Denn wenn du das machst, achtest du nicht auf sie. Du achtest dabei nur auf dich selbst. Ich sage damit nicht, dass das schlecht ist. Ich sage nur, dass du dich dadurch nicht verbundener mit jemandem anderen fühlen wirst. Du wirst mit der Frau, die neben dir sitzt, nicht dadurch mehr Kontakt bekommen, dass du in dir selbst versunken bist, um dir Bilder zu machen, mit dir selbst zu reden und um Gefühle zu haben und dir dann darüber etwas erzählst. Das wird dich nicht in Kontakt mit ihr bringen. Alles, was dabei herauskommen wird, ist, dass du ihrem Bewusstsein eine Menge darüber erzählst, was dann in dir vorgeht, wenn du ihr keine Aufmerksamkeit schenkst. Ich habe einen Anwalt, der eine großartige Strategie hat, um juristische Probleme zu lösen. Zuerst hat er eine visuelle Konstruktion des Problems im Kopf, das gelöst werden soll. Als nächstes, in groben Zügen, befasst er sich innerlich auditiv mit A und überprüft es visuell eidetisch dann mit B genauso, mit C auch und immer so weiter, bis alle seine auditiven visuell eidetischen Elemente sich zu dieser visuellen Konstruktion zusammenfügen. Dann weiß er, dass er dieses Problem gelöst hat. Es ist eine super Strategie für juristische Probleme, aber eine wirklich schlechte Strategie für persönliche Beziehungen, für die er sie auch benutzt. Er macht sich jeweils ein Bild, wie er mit jemandem interagieren möchte und versucht dann, sich in Bildern daran zu erinnern, wann er es schon einmal so gemacht hat. Er kann niemals mit jemandem etwas Neues machen, es sei denn, er hat alle Elemente, aus denen es zusammengesetzt ist, vorher schon einmal erlebt. Dafür ist diese Strategie nicht gerade sehr geeignet. Und während er sie benutzt, ist er in der Versenkung verschwunden. Ist er überhaupt nicht anwesend? Kürzlich gab im Fernsehen eine Psychologin den Zuschauern Anweisungen, wie sie besser Kommunikation machen könnten. Kurz zusammengefasst sagte sie, mache dir ein Bild davon, wie du sein möchtest, und dann verhalte dich so. Aber sie sagte nichts darüber, auf das Feedback von den anderen Leuten zu achten. Um sie herum standen Pappmaché-Statisten, ihre Studenten, und sagten, oh ja, wir sind sehr glücklich und wir können kommunizieren und es ist so toll, dich zu treffen, oh ja. Sie wussten nicht einmal, ob sie sich die Hand geschüttelt hatten oder nicht. Sie hatten überhaupt keinen Kontakt, denn sie waren in sich selbst versunken und machten sich Bilder. Sie alle hatten ein Lächeln im Gesicht. Es kann also sein, dass Sie glücklich waren, aber die Strategie ist nicht sehr geeignet, um zu kommunizieren. Einmal saßen wir mit einem Oberst zusammen am Mittagstisch. Er hatte die Armee verlassen und sich entschieden, dass er ein Kommunikator werden wollte. Er hatte zwei Strategien, eine, um Befehle zu erteilen, und die andere, um Zustimmung zu erhalten. In keiner seiner beiden Strategien gab es auch entfernt so etwas wie Informationssammlung. Die ganze Strategie ist zu Ende, wenn es eine Übereinstimmung gibt. Also ganz egal, was er sagt, wenn man zu ihm sagt, ich stimme mit Ihnen überein, ist er aufgeschmissen. Er ist einer von den Menschen, mit denen man niemals über irgendetwas locker einer Meinung sein kann, ganz egal, was er sagt, denn er spricht in einer Stimmlage, auf die man von vornherein negativ reagiert. Nachdem wir saßen, waren alle kurz vorm Durchdrehen. Denn immer wieder fand sich einer, der sagte, nun, so würde ich es nicht ausdrücken. Und sich dann auf eine Auseinandersetzung mit ihm einließ. Schließlich unterbrach ich, und Leslie und ich sagten unisono, wir stimmen mit Ihnen überein. Was immer auch von ihm kam, wir sagten, da stimmen wir Ihnen zu. Immer wenn wir das taten, war er unfähig, überhaupt noch irgendein Verhalten hervorzubringen. Er hörte einfach auf zu funktionieren. Er saß dann 10 oder 15 Minuten lang still da, bis er über irgendetwas, worüber wir anderen sprachen, nicht einer Meinung war. Dann sagten wir nur, wir stimmen mit Ihnen überein, und er war wieder weg. Seine Strategie, um etwas auf der Speisekarte auszuwählen, war, jeden so weit zu bringen, dass er alles nimmt. Seine Strategie war nicht so angelegt, dass er eine Mahlzeit bekommt, die seinen Gaumen erfreut. Sie war dafür da, die anderen dahin zu bringen, das Gleiche zu wollen wie er. Ich nehme an, das ist eine gute Strategie für einen Oberst in der Armee. Aber es ist eine armselige Strategie, um etwas Gutes in einem Restaurant zu bekommen oder ein Restaurant auszusuchen oder um Freunde zu haben, die er nicht hatte. Totale sinnliche Erfahrung zu haben, ist ein lebenslanges Projekt und soweit ich weiß, gibt es überhaupt keine Grenzen. Ich sehe und höre heute Dinge und bekomme taktile Informationen, die mir vor 2 Jahren wie außersinnliche Wahrnehmungen vorgekommen wären. Das ist eine Aussage über meine Bereitschaft, Zeit und Energie aufzuwenden, um mich zu trainieren, zu immer feineren Unterscheidungen zwischen internalen und externalen Realitäten zu kommen, jeden Sinneskanal und jedes internale Repräsentationssystem zu verfeinern. Einen großen Teil unseres Trainings, feine visuelle Unterscheidungen zu machen, haben wir von Milton Erickson erhalten. Er war einer der hervorragendsten visuellen Beobachter der Welt. Er konnte Dinge sehen, die für andere Leute wirklich außersinnlich sind. Aber sie sind vorhanden und werden auch mit den gleichen Sinnesorganen aufgenommen. Während der Übung vorhin haben mich viele um Hilfestellung gebeten und gesagt, also hier ist jemand, der überhaupt keine Augenbewegungen zeigt. Und schließlich habt ihr zugegeben, also gut, geringe Bewegungen sind vorhanden. Wenn ihr sagt, etwas sei ganz gering, so ist das eine Aussage über eure Fähigkeit, es wahrzunehmen und nicht darüber, was bei der anderen Person passiert. Das ist genau wie mit Widerstand. Würden die Therapeuten Widerstand als einen Kommentar über sich selbst anstatt über ihre Klienten nehmen, so denke ich, würde sich der Bereich der Psychotherapie schneller entwickeln. Wann immer sich Klienten von euch im Widerstand befinden, ist es eine Aussage darüber, was ihr macht und nicht darüber, was sie machen. Dann habt ihr trotz allem, was ihr schon versucht habt, um Kontakt zu machen und Rapport herzustellen, noch keinen Weg gefunden, der zum Erfolg führt. Ihr müsst so lange flexibler werden in der Art, in der ihr euch selbst präsentiert, bis ihr die Rapportreaktion hervorruft, die ihr euch wünscht. Als nächstes möchten wir euch eine Übung anbieten, die der Erweiterung eurer sinnlichen Erfahrung dient und eure Fähigkeit verbessern soll, zwischen sinnlicher Erfahrung und Halluzination zu unterscheiden. Die Übung besteht aus 4 Teilen. Übung: Erfahrung versus Halluzination. Teil 1. Wir möchten, dass ihr euch in 3er Gruppen zusammensetzt. Einen von euch werden wir A nennen, einen B und einen C. A, deine Aufgabe ist es, genau zu beobachten. B, du wirst üben, bestimmte Arten von Erlebnissen zu erleben. C ist einfach ein Beobachter und kann auch A und B helfen, den roten Faden nicht zu verlieren. B, du wählst, ohne sie verbal zu erwähnen, drei verschiedene Erlebnisse aus deiner Vergangenheit aus, die sehr intensiv für dich waren. Sie können aus jedem Abschnitt deines Lebens stammen, aber nimm welche, die voneinander unterscheidbar sind, also nicht drei ähnliche. Du kannst sie einfach dadurch identifizieren, dass du dich in dich selbst zurückziehst und repräsentative Beispiele findest. Dann benenne sie einfach mit 1, 2 und 3. Dann nimm A's Hand und kündige 1 an. Geh nach innen, heraus aus dem sinnlichen Erleben und zurück zu der betreffenden Zeit und dem betreffenden Ort. Und gehe noch einmal in dieses Erlebnis ohne jede offene Verbalisierung. Nimm dir eine Minute oder zwei oder drei und durchlebe es noch einmal voll und ganz. Dann kündige 2 an und durchlebe das. Dann 3 und durchlebe das. Es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt. Er betrifft die unter euch, die sehr visuell sind. Es ist unbedingt erforderlich, dass ihr euch in der betreffenden Situation nicht selbst seht, sondern seht das, was ihr gesehen habt, als ihr in der Situation wart. Zum Beispiel schließt eure Augen und seht euch selbst von oben oder irgendwie von der Seite, wie ihr in einer Achterbahn sitzt, kurz bevor sie das erste Mal bergab donnert. Jetzt geht's rein in dieses Bild von euch in der Bahn und seht das, was ihr sehen würdet, wenn ihr tatsächlich drin säßet. Das sind sehr unterschiedliche Erfahrungen. Die Kinästhetik kommt sehr stark dazu, wenn ihr die Dissoziation auflöst, also um euch selbst dort drüben zu sehen und die Position der Wahrnehmung in euren Körper verlegt, der in diesem Fall Achterbahn fährt. Wenn ihr zurückgeht und diese drei Erlebnisse findet und sie wiedererlebt, ist es wichtig, dass ihr es nicht dissoziiert tut. Ihr könnt vielleicht damit anfangen, euch selbst zu sehen. Danach geht aber in das Bild hinein. Wenn ihr in dem Bild seid und euch körperlich wieder so fühlt wie damals, dann drückt A's Hand. Damit gebt ihr ihm einen taktilen Hinweis, dass ihr gerade im Moment in dem Erlebnis seid. A, eure Aufgabe ist einfach, die Veränderungen an B zu beobachten, während er oder sie durch die drei Erlebnisse geht. Ich möchte, dass ihr die Veränderungen der Hautfärbung beobachtet, die Größe der Unterlippe, die Atmung, die Haltung, den Muskeltonus etc. Es wird tiefgreifende Veränderungen an B geben, die ihr visuell wahrnehmen könnt, während B durch diese Erlebnisse geht. Teil 2. B macht genau das Gleiche wie in Teil 1. Er oder sie kündigt 1 an und durchlebt es noch einmal, dann 2 und 3. Aber diesmal beobachtet A nicht nur die Veränderungen, sondern beschreibt laut. C's Aufgabe besteht darin, sicherzustellen, dass alle Beschreibungen von A sinnesbezogene Beschreibungen sind. Deine Mundwinkel heben sich. Deine Haut färbt sich dunkler. Deine Atmung ist hoch und flach und nimmt an Häufigkeit zu. Es ist mehr Spannung in deiner rechten Wange als in deiner linken. Das sind Beschreibungen, die es C möglich machen, der sowohl beobachtet, als auch den Beschreibungen zuhört, das, was ihr behauptet, zu verifizieren oder auch nicht. Wenn A sagt, du siehst gerade glücklich aus, jetzt siehst du beunruhigt aus, sind das keine sinnesbezogenen Beschreibungen. Glücklich oder beunruhigt sind Urteile. C stellt also sicher, dass A's Beschreibungen sinnesbezogen sind und hinterfragt jede Äußerung, die es nicht ist. Teil 3. Diesmal geht B in eines der drei Erlebnisse, ohne es durch die Zahl zu identifizieren. Ihr nehmt einfach eines von den dreien und geht da hinein. A sitzt da, beobachtet wieder B und sagt nichts, bis B mit dem Wiedererleben fertig ist. Und dann A erzählst du B, welches der Erlebnisse es war. 1, 2 oder 3. B geht so lange weiter durch die drei Erlebnisse in beliebiger Reihenfolge, nur nicht in der anfänglichen, bis A in der Lage ist, fehlerfrei anzugeben, durch welches der Erlebnisse B geht. Wenn A es im ersten Durchlauf noch nicht kann, fangt einfach von vorne an. Erzählt ihnen nicht, welches es war. Oder dass das, von dem sie meinten, es sei Nummer 1, in Wirklichkeit Nummer 3 sei. Sagt einfach, sie sollen wieder von vorne anfangen. Es ist einfach eine Möglichkeit, eure Sinne zu trainieren, genau zu sein. Teil 4. Diesmal geht B wieder in irgendeines der drei Erlebnisse und A halluziniert. So spezifisch, wie er oder sie es kann. Was der Inhalt dieses Erlebnisses ist. Und glaubt mir, ihr werdet sehr spezifisch und sehr genau sein. In den Teilen 1, 2 und 3 sollt ihr in der sinnlichen Erfahrung bleiben. Im vierten Teil bitten wir euch zu halluzinieren. In dieser Übung habt ihr die Möglichkeit, sauber zu unterscheiden zwischen sinnesbezogener Erfahrung und Halluzinationen. Eine Halluzination kann eine sehr wirksame, positive Angelegenheit sein. Jeder, der schon einmal bei einem Workshop mit Virginia Satir war, weiß, dass sie Halluzinationen in sehr effektiver und kreativer Weise benutzt, zum Beispiel in ihren Familienskulpturen. Nachdem sie Informationen gesammelt hat, hält sie an irgendeinem Punkt inne und sortiert alle ihre visuellen Vorstellungen. Damit bereitet sie sich darauf vor, eine Skulptur zu machen oder ein Familienstressballett. Sie verändert die Bilder so lange, bis sie sich richtig für sie anfühlen, sehen fühlen. Die gleiche Strategie wie beim Buchstabieren oder wie bei der Eifersucht. Dann nimmt sie die Bilder, die sie kinästhetisch befriedigen, und gibt sie in die Familie, indem sie diese zu einer entsprechenden Skulptur aufbaut. Das ist ein Fall, wo Halluzinationen ein integraler Bestandteil eines sehr kreativen und effektiven Prozesses sind. Zu halluzinieren ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach eine zusätzliche Wahlmöglichkeit. Es ist nur wichtig, dass ihr wisst, was ihr tut. Okay, fangt an. Gut. Gibt es irgendwelche Kommentare oder Fragen zu dieser Übung? Einige von euch waren überrascht von den Treffern, die sie gemacht haben, richtig? Und andere tippten daneben. Ob ihr es gut gemacht habt oder nicht, ist völlig bedeutungslos. In jedem Falle habt ihr wichtige Informationen darüber bekommen, inwieweit ihr fähig seid, wahrzunehmen und ob das, was ihr halluziniert, überhaupt in irgendeiner Beziehung zu dem steht, was ihr vorher wahrgenommen habt. Das, was wir hier mit euch trainieren, könnt ihr zum Anlass nehmen, um zu bemerken, dass ihr nicht die Reaktion bekommt, die ihr euch wünscht, wenn ihr mit einem Klienten oder mit eurem Beziehungspartner kommuniziert. Nehmt ihr es als ein sichtbares Zeichen, dass das, was ihr gerade macht, nichts bringt und ändert euer Verhalten, so wird irgendetwas anderes passieren. Wenn ihr euer Verhalten beibehaltet, so bekommt ihr nur noch mehr von dem, was ihr sowieso schon bekommt. Nun, das klingt ausgesprochen einfach. Aber wenn ihr es in die Praxis umsetzen könnt, so nehmt ihr mehr mit aus diesem Seminar, als jemals jemand mitgenommen hat. Aus irgendwelchen Gründen scheint es überhaupt das Schwierigste der Welt zu sein, in die Praxis umzusetzen. Der Sinn eurer Kommunikation ist die Reaktion, die ihr bekommt. Wenn ihr bemerkt, dass das, was ihr bekommt, nicht dem entspricht, was ihr wolltet, so verändert das, was ihr gerade tut. Aber um es bemerken zu können, müsst ihr klar unterscheiden können zwischen dem, was ihr von außen aufnehmt, und dem, was ihr durch eure inneren Prozesse hinzufügt, wenn ihr dieses Material auf der unbewussten Ebene in komplexer Weise interpretiert. Die Übung, die wir eben machten, war im Wesentlichen auf einen Sinneskanal begrenzt. Sie diente dazu, euch zu helfen, euren visuellen Eingangskanal zu klären. Zusätzlich habt ihr auch kinästhetische Informationen über die Hände aufgenommen. Ihr könnt diese Übung auch auf die beiden anderen Systeme übertragen. Sie ist genauso gut auditiv möglich wie auch kinästhetisch. Wenn ihr sie auditiv macht, schließt A die Augen und B beschreibt die Erlebnisse nicht mit Worten, sondern einfach mit Tönen. Die Tonalitäts- und Tempomuster sind unterscheidbar. Und da A seine Augen geschlossen hält, hat er nur den auditiven Input. Ihr könnt auch einfach an das Erlebnis denken und dabei über das Mittagessen sprechen. Ehepartner machen das oft so. Er stellt sich bildhaft vor, wie seine Frau gerade fremdgeht, und dann sprechen sie darüber, zum Zelten zu fahren. Und er sagt wütend, oh ja, ich habe wirklich Lust, mit dir wegzufahren. Wir werden eine schöne Zeit zusammen verbringen. Ich werde die Axt mitnehmen, damit ich etwas Holz fürs Feuer schlagen kann.